1. Doch nun sprich der Herr, der dich, Jacob, geschaffenen dich, Israel, geformt hat, hab kein Angst, denn ich habe dich erlost, ich ruf dich bei deinem Namen, du gehorst mir. 2. Wenn du gewasser dich quirst, word ich bei dir sein, und strom werden dich nicht überwältigen. Wenn du dich fuhr gehst, wirst du nicht verbrennen, und die Flamme wird dir keinen Schaden zufügen. 3. Den ich, der Herr, dein Gott, der Heilig Israels, bin dein Retter, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich und kash so seberen deine Stelle. 4. Weil du in meinen Augen kostbar und wertvoll bist und ich dich lieb, gebe ich Menschen für dich und Volkerschaften für dein Leben hin. 5. Hab kein Angst, denn ich bin bei dir, ich werde dein Nachkommen vom Osten herbeibringen und dich vom Westen herversammeln. 6. Ich werde zum Norden sagen, gib sie her. Und zum Süden, halte sie nicht zurück. Bring mein Son aus der Fern und mein Tochter vom Enderode herbei. 7. Jeden, der nach meinem Namen genannt ist, den ich zu meiner Ehre geschaffen, geformt und bereitet habe. 8. Für das Volk herbei, das blind ist, obwohl es Augen hat, und die, welch Taub sind, obwohl sie Ohren besitzen. 9. All Volker sollen sich versammeln und die Nationen zusammenkommen. Werunter ihnen kann dies verkunden und uns Fruhereinis berichten? Sie sollen ihr Zeugen stellen, damit sie recht erhalten, und sie sollen hören und sagen, es ist wahr. 10. Seid mein Zeugen, sprich der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit erkennt, mir glaubt und verstet, dass ich es bin. Wo mir Wort kein Gott gebildet, und nach mir Wort keine sein. 11. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. 12. Ich habe es verkündet, Rettung gebracht und es bekannt gemacht, es war kein fremder Gott unter euch. Die Schalb seide mein Zeugen, sprich der Herr, das ich Gott bin. 13. J. Von euch kiet her bin ich deselbe, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Was ich Tuesday, kann niemand rückgängig machen. 14. So sprich der Herr, eure Erlöser, der Heilige Israels, eure Twillen habe ich Truppen nach Babylon gesandt und Wordel Calderals Flutschlinge auf ihren Schiffen, die einst ihr Freud wären, Stromabort Straben. 15. Ich bin der Herr, eure Heiliger, der Skopfer Israels, eure König. 16. So sprich der Herr, der einen Weg durch das Meer und einen Fad durch Machtig Wasser schaff. 17. Der Wagen und Förder, hier und Machtig Krieger Orsihen ließ, sie alleigen nun die und werden nicht wieder aufs 10. Sie sind ausgelost und wie ein verglommener Doktor erloschen. 18. Denkt nicht mehr an das Vergangen und achtet nicht auf das, was früher gesche. 19. See, ich schaff etwas news, es beginnt bereits zu sprießen, erkennt es nicht. ICH word einen Weg in der Wüsten Strom in der Einode schaffen. 20. Die Tier der Steppe, Schakali und Strauss, werden mich preisen, weil ICH Wasser in der Wüsten Strom in der Einode bereitstell, mein Auserwalds Volk zu tranken. 21. Diocese Volk, das ICH mir geformt habe, soll meinen Ruhm verkünden. 22. Doch du, Jacob, erst mich nicht angerufen, und du, Israel, es dich nicht im mich bemüht. 23. Du hast mir kein Schaf als Brandopfer dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfen geirrt. Ich habe dich nicht mit Speisopfen belastet oder dich mit Weihrauch spenden ermüdet. 24. Du hast mir kein Gewürzrohr für Geld gekauft und mich nicht mit dem Fett deiner Schlachtopfer erquickt. Stattdessen ist du mir durch den Sunden erlast bereitet und mich mit deinen Vergehen belastigt. 25. Ich bin es, der den Übertretungen meintwillen auslöscht und deine Sunden nicht mehr gedenken will. 26. Erinnere mich daran, wo wollen miteinander vor Gericht gehen. Lege dein Argumenti dar, damit du recht erholst. 27. Schon den erster Stammvater hat gesündigt, und den Führer haben sich gegen mich aufgelehnt. 28. Dishalb habe ich die Heiligen Fürsten in Tweeten Jacob dem Band Soe Israel der Verhonung preisgegeben.